wer könnte schauen dein Angesicht und erlangen einst das selige Los. Jubeln dort in deinem hellen Licht, wenn in dein Kreuz nichts mehr deine Leiden groß. Schweigen ich, preisen will ich dich, loben dich, mein Jesus, ewiglich. Sollte schweigen ich, preisen will ich dich, loben dich, mein Jesus, ewiglich. Oh, wie schwer war es, bis ich wurde da. Schmerzen littest du, rangst um mein Heil, vor dem Vater flehtest inniglich. O mein teurer Herr, du bist all mein Glück, nichts ist teurer als das Opfer dein. Sollte schweigen ich, preisen will ich dich, loben dich, mein Jesus, ewiglich. Sollte schweigen ich, preisen will ich dich, loben dich, mein Jesus, ewiglich. Freiheitsobe, greif es, doch ist hier Freiheit ohne Qual und ohne Leid. Freiheit kann nur Christus geben dir. Er schenkt dir schon hier die Herrlichkeit. O mein teurer Herr, du bist all mein Glück. Nichts ist teurer als das Opfer dein. Ich preisen will ich dich, loben dich, mein Jesus, ewiglich. Sollte schweigen ich, preisen will ich dich.